kein Wunder ist es passiert. Ich bin so verliebt wie noch nie. Die Zeit steht still, es kribbelt überall, weil wir beide dasselbe fühlen. Nicht zu vergleichen mit dem, was du gibst, so wie du mich liebst. Es reicht nur ein kurzer Augenblick, während ich mir in die Arme schließt. Blaue Augen und braunes Haar, du bist das Beste, was mir jeweils geschah. Mit dir zu zweit, zu allem bereit, wie Bonnie und Clyde, durch Raum und Zeit. Ich bin so froh, dass ich dich hab und hoffe, das hält bis in die Ewigkeit. So nah und egal wie fern, ich schenke mein Herz und es war grauen. Schließ deine Augen und denk daran, du bleibst mein Mädchen. Ich merke, ich liebe so lange, wie ich noch leben kann. Jeden Tag, wo du nicht bei mir bist, schmerzt es mich innerlich. Ich liebe dich, mein Schatz, und brauche dich so sehr. Du bist mein Licht in der Finsternis. In guten wie in schlechten Zeiten werde ich zu dir halten. Nichts und niemand könnte diese wunderschöne Liebe spalten. Am 4.12.2010 kamen wir zusammen, jeder hat's gesehen, weil dieses Lied auf MySpace steht. Ein Blick von dir in meinen Augen und ich habe Flugzeug in meinem Bauch. Ein Kuss von dir und ich wache auf aus meinem Traum. Da ist etwas, spürst du es auch? Dieses Gefühl, wenn du mich umgibst, wenn du in meiner Nähe bist, so wie du bist, lieb ich dich und lasse dich niemals im Stich. Wie habe ich dich bloß verdient? Es gibt nichts, was ich mehr lieb, außer dich und die Musik, dass selbst ein Blinder diese Liebe sieht. Ich meine das alles ernst, jedes Wort und jede Zeile. Du bist meine Kleine, um die ich weine. Das war mein Herz, was zu dir sprach. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Das Lied geht zu Ende, doch diese Liebe mich kennt. Du bist und bleibst mein Engel. Hörst du, Schatz? Das war für dich.